Das waren Pandit Ravi Shankar mit seinem langjährigen Weggefährten auf der Tabla, Alaraka, einem Koloss der indisch-klassischen Musik, wie ihn der indische Premierminister Atal Bihari Vajpayee in seiner Kondolenz beschrieb, mit dem Ganztagesraga Mishra Pillu. Die Aufnahme ist auf der CD Pandit Ravi Shankar im Jahre 1991 veröffentlicht worden von dem indischen Label RPG Music International Limited, The Gramophone Company of India Limited, Kolkata, Indien. Neben der Instrumentalmusik in Hindustani, in der nordindischen Klassik, gibt es die indische Vokalmusik. Der Gesang, die menschliche Stimme, ist das führende Instrument Indiens. Auch hier finden wir die Form der Ganztagesragas wieder. Beispielsweise im Tumri-Gesang und im Datra, eine Nuancierung des Tumris. Tumri und Datra gehören wie die vorgestellten Ragas, Pilu und Kaffi der leichten indischen Klassik an. In der Klassifizierung ordnet man den Tumri der Halbklassik zu. Das Kernelement der Raga-Form ist viel stärker als melodische Struktur ausgeprägt. Die Tumri-Herkunft ist nicht ganz gesichert. Wohl hat er sich als Ableger aus dem anspruchsvollsten der nordindischen Gesangsstile, dem technisch komplexeren Khayal, entwickelt und konnte gleichsam mit dem Drupad, einer südindischen Form, koexistieren. Einige Khayal-Sänger integrieren sogar Tumris in ihr Repertoire und behandeln sie nicht als ein spezielles Genre. Tumri und Datra unterscheiden sich im Wesentlichen im Tempo. Tumris werden langsam gespielt, mit einer stärkeren Betonung der Phrasierung einzelner Worte. Der Datra ist eine stilistische Version der Folkmusik. Die Datras sind kompakter und werden in einem schnelleren, sprunghafteren Tempo gespielt. Zutreffend heißt Datra in der Übersetzung Frosch. Ein Datra hat häufig einen größeren Textinhalt als ein Tumri. Tumris werden für den romantischen Ausdruck verwendet. Alle Ausprägungsformen des Tumri sind Sringara, eine der emotionalen Formen eines Ragas. Sringara ist eine der neun Rasas, eine der neun Stimmungsbilder, und steht für die Emotion der Liebe, die in Indien durch die Farbe Blau, das Unendliche, im Ozean und Himmel dargestellt wird. Anders als in der instrumentalen Raga-Interpretation besitzt ein Gesangsinterpret der Semiklassik und eines Tumris die größere Freiheit, von dem vorgegebenen Notenmaterial abweichen zu können. Vielleicht verwendet er eine nicht zulässige Note, integriert das Notenmaterial eines anderen Ragas, um dann in fließenden Übergängen wieder zu der ursprünglichen Form zurückzukehren. Von der Königin der Tumris, Samantha Shobha Shirodkar Gurtu, hören wir dazu als Gesangsbeispiel eines Ganztagesragas die Ragaform Mishra Pilu, wie sie zuvor von Pandit Ravi Shankar als Solist in Begleitung von Alaraka interpretiert wurde. Shobha Gurtus Mainto Kilongi und Sanghori gehört als Hori-Komposition zu den Datras, neben einer Vielzahl weiterer Kompositionsformen, die besonders mit dem indischen Kalender in Verbindung gebracht werden, unter anderem Chaiti, Kachri, Savan und Jola. Die Hori-Komposition beschreibt den Spaß und die Fröhlichkeit des farbenfrohen Holi-Festes. Wer eine Indienreise plant, sollte das bis zu 10 Tage andauernde Frühlingsfest berücksichtigen. Am Vollmondtag des Monats Falguna im Februar-März wird es hauptsächlich im Norden Indiens gefeiert. Die nächsten Termine sind die Vollmondtage am 3. und 4. März 2007 und in 2008 am 21. und 22. März. Das große Vorbild von Shobha Gurtu, Begum Akhtar, prägte den Tumris ihren Stempel auf. Akhtar wirkte im 19. Jahrhundert im damals kulturellen Zentrum Indiens in Lucknow. Die Region um Lucknow wird als die Wiege und Mutter aller Tumris verstanden. Später wurde Varanasi der Motor der Halbklassik und leichten Klassik. Wie kein anderer Künstler bis in unsere Jetztzeit verkörperte Shobha Gurtu die emotionale Stimmung Singara Rasa. Wie die indische Tageszeitung The Tribune in einem Nachwort von Aditi Tandon schrieb, war Gurtu die personifizierte Shingar. Am 27. September 2004 verschied die Thumri Queen Indiens in ihrer Residenz in Mumbai, dem früheren Bombay. Uns bleibt sie mit ihren außergewöhnlichen Tondokumenten erhalten. Gurtus Gesangstechnik zeichnet sich besonders durch die Leichtigkeit ihrer Stimme aus. Sie vermied es, die Textverse mit zu großem Nachdruck zu interpretieren. Einigen Marathi- und Hindi-Spielfilmen verlieh sie ihre Stimme. Für ihr künstlerisches Wirken über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahrzehnten wurde Shobha Gurtu mit einer Vielzahl von Auszeichnungen überhäuft. 1989 erhielt sie den Sangeet Natak Academy Award, 2002 wurde sie mit dem Padma Bhushan, der höchsten Auszeichnung Indiens, geehrt. Von Shobha Gurtus beiden Söhnen ist Trilok Gurtu, 1951 geboren, ein renommierter Perkussionist. Den wenigsten ist bekannt, dass er zeitweise in Deutschland und in Hamburg lebte. Die nun folgende und heute letzte Aufnahme eines Ganztages-Ragas in der Raga-Form Mishra Pelu und als Hore-Komposition des Thumri Dadra-Gesangs Main To Kolongi Unsang Hori befindet sich auf der CD Shobha Gurtu, Light Classical Vocal, Sayan Nikaskaye, Thumri Dadra Chola Hori. Sie wurde bei dem indischen Label Music World im Jahre 2000 veröffentlicht. Typisch für den Thumri-Gesang begleiten die Sarangi die indische Geige, gespielt von Sultan Khan, das Harmonium von dem unvergleichlichen Purushottam Vallavalkar und die Tabla mit Sabir Khan. Alle Instrumentalisten zählen in Indien zu den größten ihres Fachs.

कबीर की मेरी ऐसे बिहाई से दो कुंवारी भली थी सया Label Music World hörten wir als Abschluss unserer heutigen Sendung den Ganztagesraga Mishra Pelu in der Gesangsinterpretation des Tumris von Samantha Shobha Shirodkar Gurtu. Sie wurde veröffentlicht in 2000 auf der CD Shobha Gurtu Light Classical Vocal Sayan Nikas Gaye Tumri Dadra Jola Hori. Die Grand Dame des Tumri wurde begleitet von Sultan Khan, Sarangi, Purushottam Vallabhalka, Harmonium, Sabir Khan, Tabla. Das war IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Ich hoffe, Ihnen hat der heutige Themenschwerpunkt Ganztagesragas gefallen, mit Beispielen des Pilu- und Kaffiragas und verschiedenen Musikmeistern auf der Sarod, Sita, der Tabla und dem indischen Gesang. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lothar Meyer. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders. Oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic. www.imcradio.net imcradio.net Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit der Reihe Raga-CDs des Monats.